kein Radio für alle, ein Minderheitenradio, das trotzdem in Berlin auf viele Hörer hofft. Vernünftiger leben, vernünftiger genießen. Ja, aber ohne das richtige Werkzeug. Na und Sie? Na, na, na, das geht doch nur wirklich nicht. Oh. Hab ich doch gesagt. Auch Probleme? Nein, Sie? Hans. Ah, total crazy. You switch on your radio. Switch on your radio. Switch on your radio.